Dropkick Drama 104. Jetzt ist hier Dropkick Drama und ab heute ist Dropkick Drama in der Hand der NWO. Heißt das, ich darf jetzt nicht mehr reden? Genau. Ja, dann Hör mal auf zu reden und stattdessen übernehmen wir jetzt mal hier die Sendung und wir sprechen jetzt auch nicht mehr über Wrestling und MMA, sondern wir sprechen, über was wollen wir denn mal sprechen? Wir sprechen über... Ich darf ja nicht mehr reden. Nee, du darfst ja gar nicht mehr reden. Ja, wir machen jetzt ausführliche Reviews der neuen Sendung X-Factor. Da gab es ja jetzt... Da gab es ja jetzt drei Folgen. Und da werden wir jetzt mal Folge für Folge im Minutentakt quasi durchgehen. Also, die ersten... Nee, jetzt kann ich mich gar nicht mehr an alle Folgen erinnern. Das ist ja jetzt auch blöd. Was machen wir denn stattdessen? Ja, über Wrestling dürfen wir ja nicht reden. Über MMA dürfen wir auch nicht reden. Und was anderes kennen wir ja eigentlich gar nicht. Na, dann sprechen wir mal über die Sendung The Wire. Die Serie, die in 5 Staffeln auf HBO lief und ja sehr, sehr gute Kritiken hat. Diese Sendung gehen wir jetzt mal Folge für Folge. Das sind ja nur so um die 70 Folgen durch. Und da machen wir mal so Minute für Minute. Das Blöde ist, dass ich jetzt erst die ersten 3 Folgen gesehen habe. Das ist natürlich, da komme ich nicht weit. Na, dann wird das also auch nichts. Also das können wir nicht machen und Wrestling können wir nicht machen. Ja, dann gehen wir mal die Serie The Damages, wo es ja bisher 3 Staffeln gab. Folge für Folge, da habe ich aber nicht mehr ausreichend im Kopf, das geht auch nicht. Na, dann lesen wir mal aus einem Buch. Du darfst ja nicht reden, sonst könnte ich da ja dich fragen, ob du die Bibel dabei hast. Was hat jetzt wahrhaftig hier diese Show übernommen? Ich finde das schrecklich. Nö, ich finde das gut. Es ist auch viel interessanter. Man muss nicht immer nur über Wrestling. Schrecklich ist immer, wenn Wrestling. Ich was sage, dann schlägt der mich hier gleich wieder. Man muss nicht immer nur über Wrestling sprechen, sondern man kann ja auch mal über das Wetter. Das Wetter ist ja schön heute. Und da ist ja eigentlich gutes Wetter, der Boden ist nicht mehr so feucht, auch wenn es kurz heute Morgen geregnet hat. Da kann man auch mal einen Dropkick machen und dann ist das auch kein so großes Drama, weil da wird man nicht so nass, wenn man hinfällt. Ja, das wäre so viel zum Wetter zu sagen. Und ansonsten habe ich ja heute ein neues Buch gekauft von John Grisham, Das Gesetz. Gib mir mal das Buch. Nein. Gib mir mal bitte das Buch. Nein. Gib mir mal bitte das Buch. Nein. Muss ich dich erst verprügeln, bevor du mir das Buch gibst? Nee, das tue ich nicht. Das ist aber nicht nett. Nein. Na, ich habe ja ein neues Buch gekauft heute. Von Franka Potente. Das Buch heißt 10. Und das sind Geschichten, die alle in Japan spielen. Und da wir ja nicht mehr über Wrestling und MMA sprechen wollen, werden wir einfach mal diese Geschichten alle vorlesen jetzt. Weil wir ja irgendwie die Zeit füllen müssen. Und der Gastgeber ist hier ja nicht mehr zugelassen. Deshalb werden wir hier mal gucken. Ja, das ist ja hier. Da gibt es ja. Das ist ja so Buchstaben hier. Und da kann ich ja einfach mal von Seite 130 einen Abschnitt vorlesen. Mit großen Augen sah er nun zu, wie André der Riese den fuchtelnden Hulk Hogan gegen die Bande warf. Die Zuschauer in den ersten Reihen waren mittlerweile von ihren Sitzen aufgesprungen. Es war das Recht eines Samurai, jeden zu schlagen, der ihm keinen Respekt erwies. Dieser André der Riese war ein Samurai. Das geht ja auch nicht, das ist ja Wrestling. Das dürfen wir ja auch nicht. Ja, haben wir jetzt. Darf ich jetzt wieder reden? Ne, wir haben ja die Sendung übernommen. Du kannst auch nach Hause gehen. Ich mache jetzt hier mal die nächsten 17 Stunden weiter. Ja, das ist ja blöd, das ist ja Wrestling. So, Mirko ist jetzt weg. Jetzt können wir mal in Ruhe über Wrestling reden, ohne dass er uns immer stört dabei. Ach, da ist Mirko doch wieder, da hat es gepiept. Und Mirko, ich habe jetzt die Übernahme dieser Sendung abgeschlossen. Es war ja eine sehr, sehr erfolgreiche Folge mit insgesamt 4 Minuten 33 Laufzeit. Hast du gemerkt, dass das ohne mich nichts ist? Die 4 besten besten Minuten der bisherigen Dropkick Drama Folgen. Und jetzt kannst du wieder so dein übliches Programm machen. Aha. Ja. Also das ist ja nett. Ist ja nett. Mach mal so dein übliches Programm so. Wenn mir das nicht gefällt, dann übernehme ich wieder. Das ist eine Drohung. Vorsicht, setzte sie den feinen Pinsel an. Sie war im Geiste die Linien. Das ist ja gar nicht rechtlich hier in Ordnung. Sie war im Geiste die Linien durchgegangen und hatte das Bild vor ihrem inneren Auge geformt. Ja, ja. Ist das überhaupt so rechtlich? Ich bin mal gespannt. Gib mir doch bitte mal das Buch von John Grisham. Na. Oh, gib mir das so bitte mal. Oh, gib mir das so bitte mal. Nee. Ja, das ist ja auch nicht. Was macht der? Mirko spielt wieder auf seinem iPod Touch. Was ist das denn da? Jetzt eine musikalische Unterlegung hier. Lass mich mal raten, das ist bestimmt von Weird Al Yankovic das Lied Fat. Kommst du denn darauf? Könnte sein, von der Melodie her. Aha. Weil das kann ja nicht Michael Jackson sein. Das ist Michael Wendler. Hörst du Michael Wendler? Naja, Thomas, was haben wir denn heute noch so vor? Ja, also ich werde heute Abend, denke ich mal, Sportschau gucken. Schalke gegen Hannover 96. Ich weiß gar nicht, was sonst noch an Spielen sind. Ja, wir haben uns noch einen Um Viertel nach acht weiß ich noch gar nicht, was ich da gucke. Ich muss mal im aktuellen Stern-TV-Programm gucken, was heute Fernsehen läuft. Dann lasse ich immer im Laden liegen, das brauche ich nicht. Also, es gibt das Beste aus 30 Jahren, verstehen Sie Spaß. Grand Prix der Volksmusik 2010, das denke ich der Favorit. Atlantis, Navy CIS, Solitari besiegt dich selbst. Nee, ich wollte heute Abend ja eigentlich meinen neuen Horrorfilm auf Blu-ray gucken, Rack. Den muss ich erst noch freigeben lassen und dann werde ich den gucken. Du wolltest heute also gar nicht. Anmerkung, ich bin natürlich 18, also das ist natürlich alles hier. Du wolltest also gar nicht Solitary gucken. Doch, das Solitary wollte ich ja noch ein bisschen gucken. Erzähl mal was. Erzähl mal was. Ja, immer erst später. Da gibt es ja eine Verbindung zum Wrestling. Erzähl mal was zu dem Murat Bosporus, der bei Solitary mitspielt. Die ist ja schon wieder raus, also da wollte ich ja jetzt nichts mehr zu erzählen. Erzähl mal im Detail, wie der denn ausgeschieden ist. Ja, das weiß ich nicht. Warum nicht? Habe ich nicht gesehen. Aber ich kann nur sagen, dass wir heute gesehen haben, ein denkwürdiges Match. Raw und SmackDown. Best of Band 4. Diese tolle DVD. Übrigens, gesendet vom DSF mittendrin statt nur dabei. Oh, das Handy. Und wir haben uns da ein Match angeguckt. Shawn Michaels gegen Shane McMahon vom 2.5.2005 im Rahmen des Goldrausch-Turniers liefern sich zwei der athletischen Superstars der WWE eine begeisternde, dynamische Schlacht. Was haben wir dabei zu den Wrestlern und ihrem Verbleib in der WWE festgestellt? Ja, Shelton Benjamin ist leider entlassen worden. Der ist jetzt bei den Independents und da gibt es, glaube ich, jetzt die Reunion mit Charlie Haas zum alten Tag Team. Das wäre übrigens auch ein Team für TNA, weil die brauchten ja eigentlich ein paar Tag Team Gegner für die Motor City Machine Guns. Das wären, glaube ich, auch ganz gute Matches. Wenn man die bekommen würde, wäre das ganz gut, ja. Vor allem mit Shelton Benjamin. Also wenn sie bei den Independents auftreten, dann würde ich mal vermuten, dass TNA die sich erst recht leisten können. Naja. Ja, und Shawn Michaels ist nun ja dann auch abgetreten. Und genau. Was macht der momentan, Thomas? Shawn Michaels ist im Ruhestand. Der hat irgendwie so ein komisches Unterhaltungszentrum. Ich weiß nicht, was genau. Wahrscheinlich so eine Art Erlebnisgastronomie. Da kann man sich einmieten für Geburtstagsfeiern und für $5.000 tritt dann Shawn Michaels für eine halbe Stunde bei der Geburtstagsfeier auf. Macht dann mit den Kindern Fotos und gibt Autogramme. Ja, das ist doch machbar. $5.000 ist doch nichts für dich, Mirko. Nee, also Thomas hat mir schon versichert, dass ich das zum Geburtstag bekomme. Also im November hat ja der Mirko Geburtstag und wenn er alle kräftig mit PayPal auf seine Kontonummer spendet, dann könnt ihr ihm einen Flug nach, wo wohnt er, in Texas noch? Keine Ahnung. San Antonio wahrscheinlich, ja. Ne? Mhm. Dann kannst du da hinfliegen, dich da einmieten und eine halbe Stunde also Fotos jetzt, mit ihm machen. Ja, also wrestlingblog.wordpress.com spendet für einen guten Zweck. Oben rechts jetzt auf der Seite gibt es diesen PayPal-Button, da einfach draufklicken, dann wird das direkt weitergeleitet, ist schon okay. Also, freue ich mich dann. Also am besten die Hälfte eures Geldes für Brot für die Welt spenden und die andere Hälfte für Brot für Mirko. Ja, so ungefähr. Ist für einen guten Zweck. Ich nehme Geld so um ab 100 Euro. Das macht Shawn Michaels. Und Earl Hebner, der bei dem Match Referee war, ist jetzt bei TNA Referee. Ja, so ist es. So, sollten wir auch noch zu dem Match selber kommen. Das war 2005 ein Gold Rush Turnier. Wir wissen, Gold Rush Turnier, wir wissen den genauen Hintergrund nicht mehr. Wir wissen nur, dass es um den Nummer 1 Herausforderer auf den Champion-Titel ging und dass Batista kurz im Hintergrund eingeblendet wurde, wie er sich auf dem Monitor Backstage das Match angeguckt hat. Eric Bischoff hatte zu dieser Zeit das Turnier festgesetzt. Das war die Zeit, als Eric Bischoff GM war und wo er dann am Ende mit diesem fingierten Gerichtsprozess da, glaube ich, wirklich in die Mülltonne geschmissen wurde, seines Runs. Und dann, genau, und dann, glaube ich, das war dann sein Ende in der WWE. Ja, jetzt ist er bei TNA. Hat sich auch ziemlich äußerlich verändert, ne? Also, ist ja schon ganz schön grau geworden von den Haaren, auch ein bisschen fülliger geworden. Ja. Ja, Match. Hervorragendes Match übrigens. Ja, technisch sehr gutes Match, ging knapp über 10 Minuten, war also nicht so lang, aber war für die Zeit wirklich perfekt. Am Anfang ein bisschen Mat Wrestling, wo dann Shelton Benjamin überlegen war, weil er war ja auch NCAA Champion, also vom Wrestling her ähnlich stark wie Brock Lesnar. Da soll es ja damals auch Backstage, sollen die ja öfter auch mal so ein bisschen sozusagen kleine Kämpfe gegeneinander gemacht haben, um zu gucken, wer der bessere Wrestler ist. Und in dem Part des Matches war Shelton überlegen. Er ist dann schon immer in die Ringseile, um sich dort zu retten. Das ist richtig. Also war für die Zeit des Matches wirklich ein perfektes Match. Das genau, ist kein Match, was man 5 Sterne geben würde, aber entsprechend der Zeit war da wirklich das Beste, was man daraus machen hätte können. Ja, einige sehr gute Nearfalls. So dieser Übergang von dem Mat-Wrestling zum, sag ich mal, in Anführungsstrichen normalen Wrestling, mit einem guten Übergang, weil dann Shawn Michaels einfach gemerkt hat, dass er da nicht mithalten kann und dann wirklich mit dem Vorarm quasi losgeschlagen hat. Und dann wurde halt Shelton klar, okay, das wird hier kein technisches Wrestling-Match, sondern das wird eine echte Prügelei. Kamen die beeindruckenden High-Flying-Moves von der Ecke. Genau. Kam auch der Kick-Out von Shawn Michaels, der war sehr gut aufgebaut, weil da beide am Boden lagen und das wirklich bis kurz zu 10 Gang ging. Ich glaube, bei 8 ist Shawn Michaels dann so hochgesprungen und das Gute war, kurz danach hat Shelton Benjamin dasselbe gemacht, als Shawn Michaels schon den Superkick zeigen wollte und dann kurzfristig abgebrochen hat. Ja, richtig, und am Ende, diese Szene kennen wohl alle Wrestling-Fans, denke ich mal, kam Shelton Benjamin vom Top Rope gesprungen zu anderen zur anderen Ringseite und dort wartete Shawn Michaels dann mit einer krachenden Sweet Chin Music. Genau. Perfekt getimt. Ja, 100%. Also besser kann man so einen Move nicht timen und wurde ja in letzter Zeit auch wieder öfter mal genannt im Vergleich zu dem Move, den Randy Orton gegen Evan Bourne gezeigt hat. Aus der Shooting Star Press, wobei der Move etwas spät getimt war. Orton hätte etwas früher hoch müssen. Also das war, er hätte sie ist fast nur so auf die Knie und hat sich dann gleich wieder damit hingelegt, aber... Ja, gibt unterschiedliche Aussagen. Also einige sagen, viel besser geht's nicht. Nee, andere sagen sogar besser als Shawn Michaels, Shelton Benjamin. Das würde ich persönlich jetzt nicht sagen. Nee, aber schon ähnlich gut. War sehr gut. Ja, war ein schönes Match. Und wer hat denn eigentlich gewonnen? Ja, Shawn Michaels nach dieser genannten tollen Speech and Music, die auch einige Zeit im Anfangsvideo von Raw war. Kannst du dich eigentlich daran erinnern, gab es danach irgendwann ein Match Shawn Michaels gegen Batista? Ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon, irgendwann mal. Oder gab es dann noch, war das nur ein Match dieses Gold Rush Turniers und da gab es noch ein anderes Match? Es war wahrscheinlich nur ein Match, aber irgendwann gab es das auch mal. Ich kann mich nämlich gar nicht an irgendein Match zwischen Shawn Michaels und Batista erinnern. Ich meine auch, das müsste es an sich gegeben haben, aber ich weiß nicht wann. Nee, es war wahrscheinlich nur in der ersten Runde. Weil Shane Benjamin wäre nicht so weit gekommen ins Finale. Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hatte es ja gesagt, Shane Benjamin sah für mich in dem Match auch so aus, als wenn er davor fast schon ein Match gehabt hätte. Und es schien ja auch so, dass vorher noch nicht klar war, wer denn jetzt der Gegner von Shane Benjamin ist. Und davon her kann man davon ausgehen, dass es eine erste Runde war. Hast du auch wieder recht, ja. Ja, davon her... Hervorragendes Match. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Und ja, ich würde dem schon 4 Sterne geben. Ja, so 3,5, 3,75 würde ich geben. Ja. Wie ist das denn? Du hast doch die letzte Impact gesehen und ich habe die letzte. Nein, habe ich nicht. Nicht mal, also die vorletzte Impact. Ich meine jetzt nicht die von vorgestern, sondern die von der letzten Woche dann, die davor. Und da haben viele in dem Podcast gesagt, Hätte ein Match gegeben zwischen, also die Impact Show wäre blöd gewesen, aber es gab ein herausragendes Match zwischen Kurt Angle und Doug Williams, was für ein 8-Minuten-Match so für die Zeit das Beste war, was man in dieser Zeit machen kann. War das jetzt für dich vergleichbar mit diesem Match schlechter oder besser? Ich muss sagen, also mir wäre das jetzt gar nicht so ins Gedächtnis geblieben, wenn du das nicht gesagt hättest. Ich fand das nicht so überragend super. Ich hätte dem vielleicht 3 Sterne gegeben. Okay, also deutlich schlechter als dieses. Ja, eindeutig. Okay. Ja, das war das. Ja, das war das. So, Uno? dann wollten wir noch eine Runde Uno hier spielen auf meinem Gerätchen. Ja, das ist aber blöd für dich. Da kannst du ja gar nicht die Regeln verändern. Nee, das muss ja auch nicht. Das Du mache ich ja veränderst nie. ja sonst immer die Nee, das mache ich Regeln. nie. Aber wie soll denn das gehen auf so einem Gerät? Ich habe ja auch zwar auch ein iPhone, aber das spiele ich ja nicht darauf. Okay, das Ganze geht eigentlich mit Weitergeben, damit der Gegner nicht sieht, was für Karten man hat. Und ja, das werden wir natürlich auch so machen. Wir werden jeweils sagen, was für eine Karte wir legen. Du wirst natürlich nicht jedes Mal erzählen, was für Karten du noch sonst auf der Hand hast. Ich habe das nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, wie die Regeln jetzt sind, weil du hast letztes Mal so häufig die Regeln geändert, dass ich nicht mehr genau weiß, wie. Ja, das merkst Gleiche du ja noch. Farbe, gleiche Zahl. Und wie ist das für zum Beispiel, wenn du dieses, weiß ich nicht, vier Karten nehmen hast? Ganz kurz dazu, also du wirst es merken, das Gerät, da kannst du nichts Falsches machen. Okay, der sagt dann schon. Ja, dann ist gut, dann kann ich einfach probieren. Dann musst du mir das nicht erklären. Hat das Spiel So. Geld gekostet? 3,99 € war Zu also teuer. recht teuer, aber Da hat sich auch irgendwie gelohnt. kann sich ja eine Familie in Mitteleuropa 2 Monate von ernähren. Tja, dann mag so sein. Mirko tippt sich da ein Wolf zurecht. Ich weiß nicht, ob er doch die Regeln wieder nach seinem Geschmack verändern kann und das gerade macht. Ich habe so ein bisschen den Verdacht. Nee, ich habe nur die Spiele eingestellt. So. Du hast noch gar nicht erzählt, welches Buch du dir gekauft hast. Nee, jetzt sind wir ja im UNO-Spiel. Es wird Sind wir jetzt schon beim UNO-Spiel? eine blaue 6 zum Anfang gelegt und ich lege eine rote 2 darauf. Jetzt kommt dieses Zeichen S. Spieler 3 ist dran, das bist du. Tippe auf den Wieso bin Bildschirm. ich, wer ist denn Spieler 2? Vielleicht gibt's nicht. Ach so. So, jetzt muss ich das weitergeben. Du sagst bitte, was du denn drauflegst. Also ich soll jetzt erstmal auf dem Bildschirm tippen, nehme ich an. Ja, genau. Du Dann tippst, kriege ich du müsstest meine. hier so dran, dass das auch zu hören ist. Dann sehe ich unten, habe ich denn nur 6 Karten? Ja, das ist schon richtig. Du musst auf die Karte, die du legen willst, einen Doppelklick machen oder in diesem Bildmittel auf den Stapel ziehen. Und du musst sagen, was du machst und nicht zu viel Ruhe hier, sonst wäre das Ich nämlich lege nochmal. eine rote 2 auf eine blaue 2. S1 ist dran, tippe auf dem Bildschirm. So, dann bin ich wieder, tippe auf dem Bildschirm. Ich lege auf die rote 2 eine rote 7 und reiche das Gerät wieder weiter. Bei 7 muss man aber nicht 2 Karten nehmen, ne? Das war Mau Mau, oder? Nein, es gibt da so bekloppte Regeln in diesem Jump-In 7-0 UNO 7-0 UNO, das habe ich aber alles ausgestellt, denn das ist relativ blöd. Oh nein, ich habe die Regel nicht umgestellt, es So, geht ich nicht lege auf weiter. eine rote 7 eine rote 8 und gebe weiter. Supi, ich Ihr gehe. könnt das jetzt auch live am Gerät nachspielen, Ja. an den Rundfunkempfänger eurer Wahl. Okay. Ich lege auf die rote 8 eine rote Schade, dass es kein 0. Videostream ist. Das Gesicht hättet ihr gerade mal sehen sollen. Wie eine Weißt du, 0 wie gibt es meinst? auch. Ja, klar. Das ist ja ein Ding. So, Thomas hat wieder das Gerät in der Hand. Es wird recht dunkel hier, muss ich sagen. Es bewirkt schon wieder leicht. Vielleicht kommt mal Auf wieder der die Regen. rote 0 lege ich eine rote 5 und gebe das Gerät an S1 weiter. Ja, solltest du dann. So, ich ziehe eine Karte und kann leider nicht. Damit gebe ich weiter. Mirko kann keine Karte ziehen, deshalb ziehe ich für ihn eine Karte. Nein, das tust du natürlich nicht. Ich kann eine Ach Karte so. ziehen, aber ich kann nicht ablegen. Ich lege auf eine rote 2, 5, eine rote 2 Ja. und gebe das Gerät an Ja, S1 wie du mir auch. weiter. So, ja, ich kann wieder. Ich lege auf die rote 2 eine gelbe 2 und gebe das Gerät wieder weiter. Spieler 3, bitte. Gelb ist, glaube ich, bei mir gar nicht so gefragt. Schade. Wie muss ich denn jetzt eine Karte nehmen? Da links Auf den dieses. Stapel drücken, der leuchtet auch. Und wenn ich jetzt eine Karte habe, die passt, kann ich Dann dann kannst du noch legen? direkt da drauflegen, ja. Dann lege ich auf die Batterie fast leer 20% Ja, das drück mal bitte. Batterieladezustand. Ja, drück Hat weg. das was mit den Karten Drück zu tun? weg, drück weg. Mach schnell. Jetzt sagt, jetzt geht ja hier in dieses UNO-Pause. Ich habe auf OK Du gedrückt. drückst auf Fortsetzen. Ich möchte deine Karten sehen. Warum denn nicht? Es sind sehr gute Karten. Ich lege auf eine gelbe 2 eine grüne 2 und du solltest das schnell und, machen, und, dann und gebe das Gerät an S1 weiter. Wir sollten das etwas schneller machen. Aber so, man muss das schon auf, erklären. Ich liege auf die rote 2, eine rote 9. Ich liege auf die grüne 2, eine grüne 9. Eine grüne 9? Grüne 9. Eine grüne 9. Und jetzt ist S3 wieder dran. S3 entscheidet sich spontan auf die grüne 9, eine grüne 3 zu legen und gibt das Gerät an S1 weiter. Ganz kurz zur Hintergeschichte. Es gab ja vor einer Zeit schon mal ein UNO-Special hier bei uns. Da hatten wir Kuppe betrogen bis zum geht nicht mehr. Wo wir mit echten Karten gespielt haben, das wurde allerdings nie hochgestellt. Weil Mirko betrogen hat. So, ich habe eine Karte genommen und lege jetzt auf die grüne 3 eine grüne 4 und gebe das Gerät wieder weiter. Vielleicht wird dieses UNO-Special noch zu diesem Ding uns als dritter Special-Teil hinzugefügt. Man weiß nicht. Ich habe das auf jeden Fall noch. Ich habe es nicht gelöscht. Und muss man übrigens auch ankündigen, wenn man nur noch eine Karte hat, wie bei dem echten Spiel? Ja, es gibt irgendwo so einen UNO-Knopf, der dann eingeblendet wird. So, ich lege auf eine grüne 4, eine grüne 4. Jetzt habe ich nur noch eine Karte, er sagt aber nichts. Aber ich gebe dennoch das Gerät an S1 weiter. Ja, mach heute noch. So, ich nehme eine Karte und habe leider nichts, was ich da drauflegen könnte. Und ich lege auf die grüne 4 eine grüne 8. Und seltsamerweise sagte mir trotzdem, S1 ist dran, tippe auf dem Bildschirm. Ja, da tippe ich dachte jetzt, ich hätte gewonnen. Oh, Spieler 3 gewinnt. Womit bewiesen wäre, dass Mirko bei Spielen, wo er die Regeln nicht spontan verändern kann, verliert. Nee, ganz kurz, wir haben ja letztes Mal auch mehrere Male gespielt, also zumindest einmal werden wir jetzt auch spielen. Das muss natürlich. Das ist schon, der Beweis ist erbracht. Oh, ein Gerät mehr Spieler, Spieler 1, Spieler 2, aus. Los. Jetzt hat Mirko ein bisschen Panik, weil der Batteriezustand gleich leer ist. Ja, ansonsten müssen wir das hier gleich eben ein bisschen rausschneiden hier. Also falls ich jetzt falls ich jetzt gewinne, ist der Sieg von Thomas natürlich rausgeschnitten. Das ist natürlich klar. Die Übernahme ist so vollständig. Nicht nur die Sendung inhaltlich, sondern auch die Spiele werden nur noch von der NWO gewonnen. So, es liegt eine gelbe 9. Ich liege auf die gelbe 9. Wieso fängst du denn schon wieder an? Da bist du ja im Vorteil. Lege auf die gelbe 9 gelbes Aussetzdingens. Wenn ich jetzt sehe, dass Mirko anfängt rumzutippen ganz wild, dann weiß ich, jetzt fängt er auch noch an, die Regeln umzuprogrammieren. Du bist dran. Was ist das denn für eine Karte? Da bin ich ja gar nicht dran, oder? Dieses komische... Der tippt doch erstmal auf dem Bildschirm. Wieso bin ich denn jetzt S2? Vorhin war ich doch S3. Ja, ich habe das gerade ausgewechselt. Ah, du fängst schon wieder an, die Regeln zu ändern. Nein, was hat denn das mit den Regeln zu tun? Ich habe jetzt meine Karten noch gar nicht gesehen. Was passiert denn jetzt? Ja, du setzt aus. Das ist ja auch ein blödes Spiel. Haben wir auch gar nicht angefangen und schon setze ich aus. Ich lege da eine gelbe 6 drauf. So, was? Jetzt muss ich erstmal sehen. Ich lege auf eine gelbe 6, eine gelbe 8. Ich bin jetzt S2 und der Mirko ist der S1 und ich gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Man muss das so ein bisschen gediegen, wie beim Billard machen. Oder so, ich lege eine gelbe 5 drauf und gebe das Gerät weiter. Nicht so laut, du kannst die Spieler in ihrer Konzentration nicht so stören. Oh, das ist schlecht. Gibt es auch irgendwelche Karten, die man unabhängig von der Farbe immer drauflegen kann? Nein. Ja, Wunschkarte und so ein Müll. Wie sieht denn die Wunschkarte aus? Weil ich habe zwei Karten, die sehen irgendwie nicht normal aus. Ja, du versuch draufzulegen, merkst du dann ja. Zwei Karten, die sehen irgendwie nicht normal aus. Das geht nicht. So, jetzt komme ich, jetzt kann ich nicht legen, aber jetzt sind dadurch, dass diese, komme ich kaum an das Verdeckte. Doch, so. Jetzt habe ich eine genommen, jetzt kann ich aber. Ich lege eine gelbe 1 auf eine gelbe 5 und gebe das Spielgerät an den Spieler S1 weiter. So, ich lege darauf. Nicht so laut, die Spieler in ihrer Konzentration. Ich lege eine gelbe 3, gebe das Gerät an. Auf was für eine Karte hast du die gelbe 3 hingelegt? Auf eine gelbe 1. Dann ist ja gut. Wenn man das nur vorstellen. Ich lege auf eine gelbe 3 eine Wolltest du heute noch fertig spielen? Ich versuche gerade die Karte zu kriegen. Eine blaue 3. Und ich habe gerade festgestellt, dass hinter der blauen 3 noch eine Karte war, die vorhin gepasst hätte. Aber ich habe dann irgendwie eine genommen. Ich gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Ja, cool. So, auf die gelbe, auf die grüne wieder. Blau. Auf die blaue 3. Das mit den Farben kann Mirko noch nicht so ganz. Aber das lernt er noch. Das kommt, glaube ich, in der Schule. Er ist ja noch nicht so weit. Huch, ich habe das gerade gesehen. Ich lege blaue 9. So, jetzt kennt Mirko meine Karten. Nein, ich habe die nicht gesehen. Ich habe die weitergereicht. Entschuldigung. Das ist dieser Richtungswechsel. Ne, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lege ich mal auf die blaue 9 so eine Karte plus 2. Da muss Mirko bestimmt 2 Karten nehmen. Oh. Ja, da kriege ich 2 Karten zugesprochen und der andere ist wieder dran. Dann lege ich auf die... Mal gucken, was das ist. Das ist bestimmt Richtungswechsel. Aber was passiert beim Richtungswechsel jetzt? Nee, ich mache das anders. Ich lege auf die 2 Karten nehmen blau eine Karte, 2 Karten nehmen auf rot und gebe an den Spieler S1 weiter. Ja, ein bisschen heute. Ich gebe wieder weiter an Thomas. Das Blöde ist, jetzt kann ich selber nicht mehr und muss mal eine nehmen. Ach, finde ich gut. Und lege auf die rote 2 Karten nehmen Karte eine rote 8. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 Thomas, weiter. Das Akku ist gleich leer. Der Akku? Ja. Der Akku ist gleich leer? So, Thomas, was habe ich denn da drauf gelegt? Eine 2 im Karte in Rot. Oh, die gibt's so oft? Danach direkt darf ich nicht, sondern ich muss das Gerät direkt an den Spieler S1 weitergeben. So, und ich lege eine 4 im Karte drauf und wünsche mir grün. Darf ich denn jetzt gleich weiterspielen oder muss ich erst... Du darfst 4 nehmen und was danach passiert, weiß ich nicht. Was ist denn jetzt, sind hier 2 Button ziehen, herausfordern, was heißt das? Mach am besten ziehen. Ich mach herausfordern. Okay. Herausfordern, gescheitert, was war du das? Du darfst du 6 Karten nehmen, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich hab dir ja gesagt, nimm besser ziehen. Ja, ich wusste also nicht, hättest du mir ja sagen können, was das ist. Ich hab doch gesagt, nimm besser ziehen. Nee, du hättest mir ja erklären können, was herausfordern ist. Ja, das weiß ich selber nicht. Ich gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Und er erklärt mir irgendwann nochmal, was herausfordernd ist. Ja, wenn ich selber weiß, was das ist. Ich weiß nämlich nicht. So, ich lege eine grüne 4 und gebe das Gerät an den Thomas weiter. An den Spieler S2, der jetzt dran ist. Thomas, jetzt spiel weiter. Der Akku ist gleich leer. Und das Auflade kriege ich hier. Ich lege... eine grüne Aussetzen-Karte an auf die, und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Ich hoffe, dass es Aussetzen ist. Ist das Aussetzen? Ja. So, Thomas ist wieder dran. Macht das hoffentlich mal etwas schneller. Ich lege eine... Oh. Ja, ich muss auch mal überlegen, Mensch. Grüne. Thomas, das Ding ist gleich leer. Ja, ich muss trotzdem überlegen. Ich habe so viele Karten da unten, muss ich schon mal überlegen. Ja, mach ich. Ich lege eine grüne 9 auf die grüne Aussetzen und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Ganz cool. Ich lege eine grüne 0. Thomas, Hände weg von dem Zeug. Ja, Thomas ist wieder dran. Ja, ich guck. Ey. Ey. Was hat er jetzt denn gemacht? Was? Batterie leer? Nee. Ich hab nichts gelegt, aber ich glaube, ich konnte auch nichts. Nimmt er dann automatisch eine Karte? Kann sein. Ja, habe ich nicht mal gesehen, was er für eine Karte gemacht hat. Ich habe gezogen, kann aber nicht. Ist ein bisschen schwierig, weil ich mittlerweile so viele Karten habe, dass ich wirklich erst durchgucken muss, ob ich eine habe, die ich legen kann. Aber das sieht nicht so aus, deshalb nehme ich eine. Ich versuche jedenfalls eine zu nehmen. Das ist ja auch super. Hat er jetzt eine genommen oder nimmt er, wenn man eine bestimmte Zahl hat, einfach keine mehr? Ich glaube nämlich, dass keine genommen. Bin ich wieder dran, dann gehe ich glaube, du bist dran, aber... bisschen ich nehme auch nochmal eine Karte, ich kann wieder nicht. Ein bisschen unübersichtlich jetzt geworden. Ach, was? Ich glaube, ich kann nicht. Jetzt versuche ich mal. Wie komme ich jetzt da hinten an diesen Stapel wieder ran? So, so. Du kannst, wenn dir die Karten in der Hand zu viel sind, einfach da in der Mitte auf irgendwie hinklicken, dann gehen die wieder kleiner. Ich glaube, ich konnte immer noch nicht. Ich gebe das Gerät an den Spieler. Boah, gib mir das Scheiß-Dingo. Mirko wird ganz nervös. So, ich kann nicht. Ich habe eine genommen. Immer noch nicht? Nein. Ich kann auch nicht. Das ist null, scheint nicht sehr beliebt zu sein irgendwie. Ich habe tatsächlich keine, wenn ich das... Ja, ich muss, ich habe so viele, ich muss da durchblättern mittlerweile. Ich kann die auf einen Blick nicht mehr sehen. Es ist aber keine Null dabei. So, jetzt in der Mitte und dann eine nehmen. Hat er jetzt eine genommen? Nee. Er sagt mir weder eine nehmen noch... Ach, gibt's jetzt noch eine Karte, die ich legen kann oder was? Ah. Oh. Ja, ich... Ach... Ja, jetzt sehe ich's. Ich kann auf die grüne 0, da ganz hinten versteckt, eine einzige grüne Karte, und zwar die 1. Die konnte ich legen. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Junge, habe ich viele Karten. Das ist bestimmt gut, wenn man so viele Karten hat. Mhm. Oder nicht? Ich lege auf die grüne 1 eine rote 1. Das ist ja mal eine andere Farbe. Da werden wir ja so viele Karten, wie wir haben, wenn wir ja auch was Rotes haben. Ich lege auf die rote 1 eine rote Aussetzen-Karte. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Zack, zack. Zack, zack, sagt er. Aha. So. Oh, weiter geht's. Spannung pur. Hier bei Drop the Drummer 104 Part 2. Ich lege nochmal aussetzen, diesmal in blau. Aha. Jetzt lege ich... Was ist das hier für eine Karte? Nee, die nehmen wir nicht. Dann lege ich Richtungwechsel in blau, was auch immer das bedeutet. Ergeben. Jetzt sagt er nichts von wegen Tippen. Jetzt kann ich es dir nicht geben, weil dann siehst du meine Karten. Das heißt, ja, dann mach nochmal. Das heißt, ich muss jetzt ein zweites Mal direkt hintereinander legen, ne? Ja. Was ist da? Wieso komme ich an diese dämliche Karte da hinten nicht ran? So, ich lege auf die... blaue Richtung wechseln, eine blaue 2 und gebe an den Spieler S1 weiter. Du machst nur zu spielen, auf dem iPad brauchst du auch Nerven, du. So, ich lege eine blaue Aussetzkarte. Damit ist der Spieler S... Jetzt mach schneller. Übersprungen. Ja, eben, drücken. Ja, noch steht da nichts. Jetzt steht da, ich gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Du musst das auch ein bisschen kommentieren, dass die Zuhörer wissen, was passiert. Blaue 5. Ja, es wäre aber ganz schön, wenn das Spiel noch zu Ende geht. Das kriegen wir, das ist kein Problem. 20% ist viel, macht ja mal keine Sorgen. Ja, ja, ja. So. Dann lege ich auf die blaue 5, halt nicht die... Ach, Kollege, das ist, wenn so viele Karten, dann ist das schwierig. Eine blaue 1 und gebe an den Spieler S1 weiter. Oh. Oh, sagt er. Ab 1 ist, glaube ich, nicht gut. Ich kann nicht. Ich Ach gebe so. Weiter an Thomas. Dann lege ich mal auf die blaue 1 eine blaue 9 und gebe an den Spieler S1 weiter. Ich nehme eine Karte und ich kann nicht. Ich gebe weiter. Dann lege ich mal auf die blaue 9 eine blaue 6 und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Der Spieler S1 ist geistig schon ein wenig mitgenommen. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil das war meine letzte blaue Karte. Deshalb nehme ich dann auch mal eine und kann immer noch nicht und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Das ist ja Spaß. Ich mache aber nächstes Mal gleich nochmal, du. Ich kann nicht. Dann nehme ich auch nochmal eine Karte. Und kann auch immer noch nicht. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Ich kann nicht. Normalerweise hätte Mirko jetzt das Spiel, wenn man es mit Karten spielen würde, schon mal die Regeln wieder geändert. Ich kann auch noch nicht. Und nehme auch nochmal wieder eine Karte. Jetzt kann ich aber, glaube ich. Wahnsinn. Das ist ja irgendwie so eine komische Wunschkarte, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wähle eine Farbe. Ja, dann wähle ich gelb. Und dann muss ich aber trotzdem das Gerät an den Spieler S1 weitergeben. Gelb. Ja, da kann ich doch was liegen. Und zwar eine gelbe 3. Dann gebe ich weiter an Thomas. Ich lege eine gelbe Zwei-Karte-Nehmen-Karte. Zwei-Nehmen-Karte. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Du bist immer leiser. Man muss auch, man darf auch die Spieler nicht so stören in ihrem Rhythmus. Ich das Gerät wieder weiter, denn ich kann nicht. Denn nach einer Zwei-Nehmen-Karte darf man nichts machen. Ach so. Auch eine nette Sache. Was ist denn jetzt dahinter? Okay. Dann lege ich eine... Ich wollte eigentlich eine andere, aber das ist auch okay. Ich lege eine gelbe 4 auf eine gelbe 2-Karten-Nehmen-Karte und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Ich lege eine 4-Nehmen-Karte und wünsche mir grün. Darf ich dann gleich oder muss ich... Ja, 4 nehmen? Ja, 4 nehmen darfst du gleich. Pass auf, jetzt ist wieder dieses Herausfordern. Was ist das jetzt? Ich weiß es nicht, ich würde auf 10 machen, ich habe keine Ahnung. Sonst muss ich statt 4 wieder 6 nehmen. Wenn es scheitert, ja. Ja, dann mache ich mal Herausfordern. Herausfordern, erfolgreich. Und du? Oh nee. Plus 4, ach, dann kriegst du 4. Oh, das finde ich gut. Und du? Hoffentlich ist der Akku gleich leer. Was hast du dir gewünscht? Grün. Grün, dann kann ich jetzt wahrscheinlich legen, nehme ich mal an. Dann lege ich mal eine grüne, komm. Grüne 7 und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Oh, Akku ist leer. Schade. Nix da. So, Richtungswechselkarte. Dann kann ich nochmal. Dann setze ich noch eine. Bin ich doch erst dran. Dann setze ich noch eine Richtungswechselkarte. Ich habe erst eine grüne Richtungswechsel, dann eine gelbe Richtungswechsel und jetzt lege ich eine gelbe 4 und gebe das Gerät wieder weiter. Ich lege eine gelbe 7, wenn sie denn kommt, auf eine gelbe 4 und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Oh, halt, warte. Ich muss mal gucken, ob meine Karten verdeckt waren. Ich lege eine gelbe 2 und gebe das Gerät an den Mitspieler weiter. Dann lege ich auf eine gelbe 2 eine... gelbe 2. Boah, das ist eine sehr lange und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Wer es bis zu diesem Zeitpunkt der Sendung geschafft hat mit dem Hören, dem sei schon mal gratuliert für seine herausragende Geduld. Wir wissen nicht, also gleich ist das Gerät wahrscheinlich leer. Oh, ich habe ja noch eine grüne 2, die lege ich da mal drauf. Hoffentlich ist das Aufnahmeband, auf dem diese Sendung aufgenommen wird, auch ausreichend. Sonst müssen wir mal die Spule wechseln. Naja, wir machen das wie bei den drei Fragezeichen noch. Das ist richtig oldschool. Ich lege eine grüne 8 auf eine grüne 2 und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. So, ich lege auch eine grüne 8 und gebe das Gerät wieder weiter. Das ist jetzt ganz blöd, weil ich habe nur noch eine Karte, aber es ist keine grüne 8 und deshalb muss ich eine Karte nehmen. Kann immer noch nicht. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Das ist auch toll. So, eine grüne 3 lege ich. Eine grüne 3. Und ich kann immer noch nicht und nimm eine neue Karte und kann immer noch nicht. Ich gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. So, ich lege eine blaue 3. Schon wieder eine 3. Da habe ich ja immer noch nicht. Deshalb muss ich mal noch eine Karte nehmen. Kann immer noch nicht. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Und ich lege noch eine 3 und zwar eine rote 3. Ja, das sieht gut aus. Rot habe ich, glaube ich, ganz viel. Ja. Deshalb mache ich mal erstmal eine rote Aussetzenkarte. Und gebe das Gerät an den Spieler S1 weiter. Deshalb weiß ich nicht. Ich dachte, du müsstest aussetzen. Oh, Übersprung. So, du musst halt wieder das Gerät. Ich lege eine rote 1 auf die rote Aussetzenkarte und gebe das Gerät an den Spieler S1. Zack, zack, zack, zack. Weiter. Zack, zack, zack, zack, zack. So, ich lege eine rote 9. Eine rote 9? Ja, rote 9. Und, gibst du das Gerät weiter? Ja. Und an wen? Ja, mach hin, Thomas. Ich lege eine gelbe 9 auf eine rote 9 und gebe das Gerät weiter an den Spieler S1. Beide Spieler haben nur noch eine Karte. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Ja. Hat Mirko eine 9 oder hat er eine gelbe Karte oder hat er eine 4-Nehmen-Karte? Dieses finden Sie jetzt direkt nach der Weitergabe an den Spieler S1. Akku ist leer. Sag mal, hast du schon gedrückt, um dir meine Karten anzugucken? Nee, was soll das? Hab ich nicht. Hab ich Wolltest du mich verarschen? Hab ich nicht. Nee, hier, bitte. Konntest du nicht? Nee. Ich lege eine gelbe 1 auf eine rote 9 und gebe an den Spieler S1 weiter. Akku ist leer. Mist. Ja, da ja, hat der, da hat der Mirko das Ergebnis nicht mehr gucken. Da hat der Mirko das zweite Spiel gewonnen, verloren. Ja, okay, womit, war richtig, Thomas. Womit, aber da hat Mirko das zweite Spiel gewonnen und die womit, Runde geht erfolgreich womit, an mich. Womit danke, bewiesen, danke an alle Liga, ja, Autogramme gibt's dir nachher. So, das war Drop the Dinge 2 und ja, aber vielen Dank für meinen Sieg, Thomas. Autogramme gibt's gleich. Die Aufnahme, einfach hier hinschicken, so. Die Aufnahme der Übernahme wird in einer dritten Folge, Ausgabe, Teil, einem dritten Teil dieser epischen Folge fortgesetzt. Es ist bewiesen, dass Mirko, wenn er die Regeln von UNO nicht verändern kann, nicht gewinnen kann. Das war ja mal ein interessantes wissenschaftliches Experiment. Machen wir jetzt wirklich Pause vor dem nächsten Teil? Mach mal.